Die peruanische Tageszeitung Galia O vom 1. Juni brachte auf einer ganzen Seite einen Beitrag unter dem Titel »Das Antlitz von Pyongyang, einer modernen Stadt«. In der Zeitung waren die Fotos vom Geburtshaus des Präsidenten Kim Il-sung in Mangyongdae, dem Triumphbogen, dem Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg, dem Schülerpalast Mangyongdae, dem Pyongyanger Goryeo Hotel und den weiteren mit Erläuterungen zu sehen.